Kapitel 10 Sätze und Satzverbindungen Hauptsatz und Nebensatz Weil, da, obwohl Übung 3 Ich möchte wieder arbeiten. Weil oder obwohl? Lösen Sie die Übung mündlich oder schriftlich. Beispiel A Ich möchte wieder arbeiten, weil meine Kinder jetzt schon groß sind. A. Ich möchte wieder arbeiten. Ich möchte wieder arbeiten, weil meine Kinder jetzt schon groß sind. B. Ich möchte wieder arbeiten. Ich möchte wieder arbeiten, weil mir Arbeiten Spaß macht. C. Ich möchte wieder arbeiten. Ich möchte wieder arbeiten, obwohl mein Mann ganz gut verdient. D. Ich möchte wieder arbeiten. Ich möchte wieder arbeiten, obwohl es manchmal anstrengend ist. E. Ich möchte wieder arbeiten. Ich möchte wieder arbeiten, obwohl ich dann früh aufstehen muss. F. Ich möchte wieder arbeiten. Ich möchte wieder arbeiten, weil ich gern etwas Neues kennenlernen möchte.